Oh ja, Jesus. Oh, indem wir loslassen von uns selber, Herr, kann dein Strom uns überspülen, Herr. Kann dein Strom uns übernehmen, Herr. Kann dein Strom uns überwältigen, Herr. Oh, je mehr wir von uns selbst loslassen, Herr. Oh, wir sagen, komm, Heiliger Geist. Oh, komm und füll uns ganz neu. Überspüle uns ganz neu mit dem Strom. Jesaja 40, 29 oder 28 heißt es, ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen, aber die auf den Herrn hoffen oder die vom Herrn es erwarten, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Halleluja. Ihr Lieben, ich habe den Eindruck, dass der Heilige Geist heute Abend einige neu mit seiner Kraft füllen möchte. Er möchte dir neue Kraft geben. Da, wo du vielleicht seelisch müde geworden bist, da, wo du vielleicht auch körperlich müde geworden bist, er möchte dir neue Kraft geben. Er möchte dir neue Stärke geben. Er möchte nicht, dass du ermüdest. Er möchte nicht, dass du ermattest, sondern er will, dass du deine Schwingen erheben kannst. Und dass du läufst ohne zu ermatten und dass du gehst ohne zu ermüden. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Streck dich einfach aus. Halleluja. Wenn du hier bist heute Abend, weil ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist wirklich in Einzelne, wenn du wirklich sagen kannst, ja, oder sagen musst letztendlich, ja, ich war wirklich irgendwie, nicht nur jetzt vielleicht heute, weil du viel gearbeitet hast heute oder so, sondern wirklich über längere Zeit ist einfach so diese Müdigkeit in deiner Seele gewesen oder diese Müdigkeit auch in deinem Körper gewesen. Heute Abend, ich habe wirklich das empfunden, wir sollen im Glauben diese neue Kraft empfangen. Wir sollen im Glauben diese neue Kraft für uns nehmen, für unsere Seele und für unseren Körper. Auch du über Livestream, du sollst im Glauben diese neue Kraft geben, nehmen, weil er hat es verheißen, weißt du, das ist eine Zusage. Er gibt dem Müden neue Kraft, dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Es ist eine Zusage Gottes, die einfach durch Glauben ergriffen und damit empfangen wird. Halleluja. Und wenn du hier bist und du sagst, ja, bei mir ist wirklich heftig, jetzt schon seit längerer Zeit, da ist wirklich mein Speicher an Kraft ist wie leer, sei das seelisch oder sei das körperlich oder sei es auch beides, dann kannst du einfach auch hierher zu mir nach vorne kommen und wir beten einfach auch kurz zusammen und wir setzen wirklich diese Kraft frei in Jesu Namen, kommt einfach näher. Halleluja, danke Vater. Oh, danke Vater für deine Verheißung. Oh, danke Vater für deine Verheißung. Sie ist ja und Amen, Herr, und gerade jetzt in diesem Moment, Herr, nehmen wir das in Anspruch, Herr. Herr, du gibst den Müden neue Kraft. Du mehrst die Stärke. Sie gehen und ermüden nicht. Sie laufen und ermatten nicht. Und ich setze es frei jetzt in jedem Einzelnen hier in Jesu Namen. Oh, es kommt jetzt in deine Seele und es kommt jetzt in deinen Körper in dem Namen Jesu Christi. Es kommt jetzt in dich hinein. Halleluja. Mehr von dir, mehr von deiner Kraft. Oh, neue Kraft. In dem Moment, wo ich dir die Hand auflege, ergreifst du es im Glauben, dass du es jetzt empfängst. Neue Kraft. Halleluja. Halleluja. Neue Kraft. Jetzt. Oh, für deine Seele und für deinen Körper. Halleluja. Neue Kraft. Neue Kraft. Neue Kraft. Neue Kraft. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. jetzt. Oh, es ist jetzt. Auch für dich über Livestream. Empfange es einfach gerade jetzt. Neue Kraft für dich über Livestream. In Jesu Namen. Er gibt dir neue Kraft. Gerade jetzt. Er gibt dir neue Stärke. Er lässt deine Schwingen hochgehen. Oh, hohe Schwingen. Oh, hochfliegende Schwingen. Hochfliegende Schwingen. Jesus, hochfliegende Schwingen. Jesus, we love you. Oh, we love you, Lord. Jesus. Oh, neue Kraft. Schwingen. Luft unter deinen Schwingen. Luft unter deinen Schwingen. Empfang trotzdem von ihm, empfang von ihm. Oh, da ist eine Frische, da ist eine Kraft, da ist eine neue Befähigung für die nächste Wegstrecke. Halleluja, er gibt dir, was du brauchst. Oh, keinen Mangel haben die, die auf ihn hoffen, keinen Mangel haben die, die von ihm erwarten. Oh, danke, Jesus. Fresh. Oh, Jesus. Fresh. Fresh. Jesus. Fresh. Fresh. Oh, Jesus. Jesus. Jesus, wir danken dir, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, für die Ausgießung deiner Kraft, Herr. Danke, Herr, dass du jede Zelle unseres Körpers neu belebst, Herr. Danke, Herr, dass du jede Phase unserer Seele neu belebst, Herr. Oh, danke, Vater, dass du unseren Speicher auffüllst, ganz neu, mit deiner Kraft, Herr. Gerade jetzt, Herr. Oh, Jesus. Bei einigen wird es sein, wo du wirklich eine körperliche Schwäche gespürt hast. Du wirst nach Hause gehen und du wirst morgen aufstehen und du wirst dir sagen, hey, wo ist denn diese Schwäche geblieben, die ich die ganzen letzten Tage gespürt habe? Wo ist denn diese Schwäche geblieben? Die ist ja verschwunden, die ist ja weg. Halleluja! Danke, Jesus! Er macht es, weil er steht zu seinem Wort. Sein Wort ist ja und Amen. Halleluja! Heiliger Geist, wir lieben dich, Herr. Oh, du bist wunderbar, Herr. Du bist wunderbar, Herr. Wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich von ganzem Herzen, Herr. Halleluja. Halleluja. Komm, lass uns mal Jesus und dem Heiligen Geist mal einen kräftigen Applaus geben. Oh, wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Oh, danke, Jesus. Halleluja, Halleluja. Auch du über Livestream hast genauso empfangen. Nimm das für dich im Glauben. Du wirst laufen und nicht ermüden. Du wirst gehen und nicht ermatten. Halleluja, das ist neue Kraft jetzt da für dein Leben. Preis den Herrn. Schreib uns gerne E-Mail, was Gott getan hat, was sich verändert hat. wunder@glorylife.net. Schreib uns eine Mail. Ansonsten nehmt einfach hier vor Ort, nehmt die Plätze ein. Und wir starten gleich flott in die erste Stunde heute Abend von unserem wunderbaren Pastor Christian. Halleluja! Geben wir ihm einen kräftigen Applaus. Preist den Herrn. Jetzt. Ich hätte jetzt können noch ein paar Minuten da drin bleiben. Ja, in der letzten Stunde bei mir hatten wir das Thema Berufung. Was ist unsere Berufung? Und letzte Stunde haben wir angeschaut, dass es eine primäre Berufung gibt, also die letztendlich für alle Christen gilt. Und es gibt aber auch eine persönliche Berufung. Und genau, unsere primäre Berufung letztendlich, also ist der Missionsbefehl, ganz klar, wo es heißt, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein anderer Befehl oder ein anderer Auftrag war letztendlich, halt die Kranke, weckt die Toten auf, macht Aussätzige gesund und treibt Dämonen aus. Tut alles, ohne etwas dafür zu verlangen, denn ihr habt auch die Kraft dazu, ohne Gegenleistung bekommen. Dazu hat Jesus, ja, er hat zu uns allen gesprochen im Wort und keiner kann sagen, ich wüsste gar nicht, was ich tun sollte. Ja. Also zumindest das Thema rausgehen von Jesus zu erzählen, was du erlebt hast vielleicht mit Jesus, Zeugnis zu geben von Jesus, das kann jeder von uns und ist ja auch letztendlich unser Auftrag. Wenn du dann noch einen Schritt weiter gehen willst, ist, wenn du einen Kranken neben dir siehst, mal die Hände aufzulegen und sagen in Jesu Namen, du bist gesund. Auch das gehört da dazu. Wenn du denkst, da manifestieren sich gerade Dämonen, ist dein Auftrag auch, die Dämonen auszutreiben. Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, wecken wir auch noch die Toten auf. Genau. Das ist letztendlich, was wir gesagt bekommen haben von Jesus und wo Jesus auch gesagt hat, dazu sind wir befähigt. Also er hat uns nicht einfach so damit gelassen, sondern er hat uns auch befähigt da damit und wir dürfen das im Glauben annehmen, dass wenn wir für Kranke beten, dass sie danach auch gesund sind, dass es immer besser mit ihnen wird, bis jeder Schmerz draußen ist, jeder Krebs draußen ist, was auch immer die Person da auch plagt. Und was auch ganz wichtig war, immer unter der Führung des Heiligen Geistes. Wir gehen jetzt nicht auf den Friedhof und wecken alle Toten auf, außer der Heilige Geist hat es zu dir gesagt. Ja, der Punkt ist einfach, wir lassen uns vom Heiligen Geist auch führen und machen das Richtige. Ich habe schon öfters immer wieder erlebt, dass, ist jetzt nicht böse gemeint, ja, aber wenn da ein Kranker ist, ja, und fünf Leute stehen um diesen Kranken drumherum und machen eine Viertel oder eine halbe Stunde nichts anderes als Dämonen austreiben und erzählen ihm, was er alle für Schlimmes für die Dämonen hat. Am besten erzählen sie es ihm noch und gehen dann, ja, dann ist es noch besser, ja, weil dann fühlt er sich danach wunderbar, ne? Also er weiß jetzt, er hat 100.000 Dämonen in sich, aber was soll er jetzt da damit? Das tun wir auch nicht, ja. Wenn wir die Führung haben vom Heiligen Geist und diesen Eindruck haben, dann gehen wir hin, sprechen in Autorität und die Dämonen müssen rausgehen. Das braucht auch meistens keine halbe Stunde, das ganze Thema, sondern wenn du die Führung vom Heiligen Geist hast, ja, er kann sich schon mal ein bisschen wehren, der Dämon, aber dann ja, müssen wir nicht zu fünf, zu zehnt auf einen reinbeten, dass der total verwirrt ist und noch Angst bekommt, was dann jetzt um ihn herum geschieht. Das ist meistens zu 99,9% nicht die Führung des Heiligen Geistes. Ich will es jetzt nicht ganz ausschließen, aber deswegen ganz wichtig, immer unter der Führung des Heiligen Geistes das Ganze machen. Und auch wenn wir rausgehen und Menschen ansprechen, sollte das auch unter der Führung des Heiligen Geistes gemacht sein. Oder da sollten wir das auch tun. Weil oft ist es dann so, dass wir auch noch Eindrücke bekommen. Ja, also wenn der Heilige Geist einen schon hindrückt, dann frag auch mal den Heiligen Geist: Heiliger Geist, gib mir doch ein Wort, gib mir doch eine Situation, gib mir doch irgendwas für diese Person, weil das geht dann auch tief, ja, bei dieser Person. Und wenn du nichts hast und trotzdem du gedrängt wirst, dann gehst du trotzdem hin, natürlich, ja, weil der Heilige Geist es möchte. Aber frag da einfach auch nochmal. Vielleicht hat der Heilige Geist auch mehr. Wenn du im ersten Augenblick vielleicht auch nichts bekommst, ja, dann gehst du trotzdem hin, weil ab und zu ist es auch ein Schritt des Glaubens. Genau. Und heute soll es um unsere persönliche Berufung gehen. Und da möchte ich jetzt heute ein bisschen näher drauf eingehen. Was ist denn unsere persönliche Berufung? Also vielleicht habt ihr schon mal festgestellt, wenn du zum Beispiel deinen Nachbarn anschaust, der, na, merkt man schon äußerlich, der schaut nicht aus wie du, sondern der schaut anders aus. Ja, ist schon mal die erste Feststellung heute. Wenn du am Livestream bist, kannst du auch mal dich mit mir vergleichen. Wir schauen uns wahrscheinlich auch nicht ähnlich. Also wir schauen auch unterschiedlich aus. Und so ist es letztendlich auch in unserer Berufung. Ja, wir haben eine Berufung. Das habe ich gerade vorgelesen. Wir sollen rausgehen. Und trotzdem hat jeder nochmal, sage ich mal, seinen speziellen Platz im Leib. Nicht jeder ist der kleine Zehe, nicht jeder ist die Nase, nicht jeder ist das Auge im Leib, sondern wir haben alle eine Funktion und diese Funktion letztendlich dient da dazu, der ganzen Gemeinde wiederum zu dienen. Keiner ist wie du, du bist was Besonderes, du bist auch was Besonderes in der Gemeinde, weil nur du letztendlich, oder Gott hat dich auch in diese Gemeinde geführt, weil er gedacht hat, ja, da fehlt doch noch ein kleines Stückchen, das brauchen wir in dieser Gemeinde und deswegen bist du auch hier. Also du kannst jetzt nicht sagen, und egal was du tust, ja, du musst ja nicht jetzt vorne stehen und predigen, egal was du jetzt tust, ob es jetzt Putzdienst, ob es Leute ansprechen ist am Sonntag, schön, dass du da bist, auch das ist ein Dienst, der Abholdienst, dass sich die Leute geborgen fühlen, wie auch immer, du hast eine besondere Gabe, deswegen bist du hier und du wirst gebraucht. Ja, du wirst gebraucht und du musst auch nicht im Vordergrund immer stehen, das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du bei Gott im Vordergrund stehst und das tust du letztendlich, indem du deine Berufung auslebst. Gut, und heute geht es darum, viele wissen schon teilweise, in welcher Berufung sie sind, aber wir haben auch neue Schüler immer wieder und deswegen habe ich das einfach aufs Herz bekommen, heute einfach mal so ein bisschen tiefer reinzugehen, wie kommen wir denn dazu? Was ist denn eigentlich meine persönliche Berufung? Vielleicht weiß es der eine oder andere schon, vielleicht der andere noch nicht so. Heute gehen wir tiefer rein in das Ganze. Es gibt drei Fragen, auf die ich näher eingehen möchte. Die erste ist, wie erkenne ich, wozu Gott mich geschaffen hat? Das ist der Punkt, wo ich heute eingebe. Die nächsten Male gehen wir dann noch darauf ein, wie wird meine persönliche Berufung sichtbar und wie weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Machen wir aber nächstes Mal, sorry. Erstmal müssen wir wissen, für was wir berufen sind, damit wir wissen, ob wir überhaupt auf dem richtigen Weg sind. Genau, Gott, das schon mal vorab zu nehmen, Gott möchte nicht, dass wir planlos durchs Leben laufen. Ja? Er ist ein guter Vater. Ein guter Vater spricht zu seinen Kindern, spricht mit seinen Kindern, führt sie, setzt Leitplanken links und rechts, ja, lässt gewisse Freiheiten, aber zeigt einfach auch die Schritte, dass man sich in diesen Leitplanken letztendlich auch bewegt. Und deine Art letztendlich, wie er dich geschaffen hat und was er in dich hineingelegt hat, das ist was Besonderes. Das ist, wie dein Aussehen verschieden ist, so ist auch deine Art letztendlich, wie, ja, was deine Leidenschaft ist, ja, was du gerne tust, das ist auch verschieden. Es kann sich mit dem einen oder anderen letztendlich auch wieder, kann es gleich sein, was weiß ich, Predigen, derjenige, wo gern predigt, hat sicherlich eine gleiche Leidenschaft wiederum, weil sonst würde er nicht predigen. So ist es aber auch bei anderen Sachen. Aber was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist, dass Gott niemals jemanden zu etwas beruft, wo er ihn auch nicht vorher vorbereitet hat dazu. Jeder von uns, wie gesagt, ist vorbereitet von Gott in dem, was in ihn hineingelegt wurde auch. Und das lesen wir auch im Psalm 139 von 13 bis 16, da heißt es, Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Alles gewaltig, da kann man noch viel mehr rausziehen. Ich möchte heute aber auf den Aspekt eingehen. Er hat schon alles in dich hineingelegt, was er auch mit dir vorhat. Also den Weg, die Berufung letztendlich, was er mit dir hat, hat er schon von jeher in dich hineingelegt. Du bist jetzt nicht da und sagst, oh, was soll ich hier oder was ist das hier alles, sondern es ist in dir. Und das, was in dir ist, und das ist das Ziel heute Abend, muss raus. Ja? Das hat in dir nichts verloren. Das ist schön, dass es in dir schlummert. Ja? Das ist wie das Geld, was er bekommen hat, vergraben hat. Ja? Und irgendwann, wo sein Herr wiedergekommen ist, hat er es wieder ausgebuddelt. Bringt nichts, ja. Das muss raus, ja. Das muss Vermehrung erleben. Deswegen hat's Gott ja in dich hineingelegt, damit es rauskommt und anderen wiederum dient. Und wir können eigentlich sagen, schon bevor wir geboren wurden, hat Gott in dich die Identität, deine Identität reingelegt, deine Gaben, deine Stärken und deine Leidenschaft letztendlich reingelegt. Identität ist nochmal ein bisschen, weiß ich nicht, ob es ganz so passt, muss ich ganz ehrlich sagen, Identität jetzt im Weltlichen sage ich, weil deine Identität letztendlich, wenn du Gott hast, ist, dass du ein Sohn Gottes bist und so weiter und so fort. Aber alle Gaben letztendlich, was das alles so ausmacht, ist in dir drin. Alle Stärken letztendlich, was du brauchst, ist in dir drin. Und Epheser 2, Vers 10 heißt es, was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Also das nochmal als Bestätigung. Wir erfüllen das, was Gott von jeher für dich geplant hat, wenn wir in dem Weg, in der Führung mit dem Heiligen Geist letztendlich gehen. Die Voraussetzung, dass wir neu geschaffen sind und dass wir alle an Jesus glauben, setze ich jetzt einfach in der Schule voraus. Das ist natürlich die erste Voraussetzung, überhaupt in die Berufung reinzukommen und überhaupt in dieser Berufung zu gehen. Aber ich sage mal, das setze ich jetzt einfach bei uns allen voraus. Wenn es nicht der Fall ist, dann nachher nach vorne kommen. Genau. Das bedeutet letztendlich, dass deine Leidenschaft ist kein Zufall. Also das, was dein Herz bewegt, was dich bewegt, ja, wo du sagst, wow, das macht mir Spaß, da brauche ich gar nicht so viel Kraft, um das zu tun. Ja, das ist letztendlich die Leidenschaft, das ist in dich hineingelegt, das ist kein Zufall, dass du das hast. Deine Gaben, ja, sind auch kein Zufall, dass dir Sachen gelingen, von der Hand gehen, sage ich jetzt einfach mal, auch dabei Spaß und Freude hast, ist auch kein Zufall. Und deine Lebenserfahrung, auch das ist ein Punkt, das, was du durchgemacht hast, ist auch kein Zufall. Auch das gehört letztendlich da dazu. Und wie gesagt, das kann ganz verschiedene Ausprägungen haben, das Ganze. Ich hoffe, meine Frau ist mir nicht böse, wenn ich jetzt ein paar Beispiele bringe. Aber ich möchte euch einfach mal... Jetzt wird es spannend, ja? Ich möchte euch einfach mal ein paar Beispiele verdeutlichen. Ich hoffe, ich komme heute Abend dann noch rein. Nein, Spaß. Also meine Frau zum Beispiel, ja, die kann in den Supermarkt gehen, da sieht sie eine Kassiererin, die irgendwie Probleme hat. Da kann hinter ihr eine Schlange sein, die betet mit der. Ja. Da habe ich noch Luft nach oben, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir irgendwo sind im Urlaub, ja, oder ich kann mich noch erinnern, der letzte war mal irgendwo auf so Wellness, ja, dann war da eine Frau, kommt mit ihr ins Gespräch, irgendwann heißt, Christian, komm mal, dann wusste ich schon, Dann hat sie der Frau von Jesus erzählt und so, ne, und so weiter. Und dann kommt der Punkt, ne, da komme dann ich, weil das ist dann wieder, was ich besser kann, ist dann ja mit dem Wort dann wieder da tiefer reinzugehen. Und dann weiß ich schon, wenn meine Frau mich da in so einer Situation ruft, wenn sie mit jemandem Fremden spricht und dann kommt, dann sagt sie meistens, komm, jetzt beten wir zusammen, komm, jetzt machen wir das. Und ich denke, wir sind doch bei Wellness. Aber ja, sie hat ja recht, ja, grundsätzlich hat sie ja recht, aber da tut sie sich einfach leichter. Bei dem Ganzen, ja, das ist ihre Gabe, das ist ihre Leidenschaft letztendlich auch. Und danach komme dann ich da dazu. Ja. Ich tue mir da noch ein bisschen schwerer, jetzt einfach die Leute, wenn ich mir denke, hinter mir ist eine Schlange, die warten schon ewig, jetzt bete ich auch noch für die Kassiererin. Ja, sehe ich immer die Schlange, anstatt dass Gott sie eigentlich berühren möchte. Insofern ergänzen wir uns auch da. Was ich aber rausstellen möchte, sie hat eine andere Leidenschaft, sie hat andere Gaben, sie hat was anderes ins Herz reinbekommen als ich. Ja, und deswegen, jeder von uns ist da verschieden. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht Leuten von Jesus erzähle, das ist letztendlich mein Auftrag, aber sie tut es auf eine andere Weise, wie es ich tue, zum Beispiel. Ist das eine besser wie das andere? Ich glaube nicht. Ja, es gehört beides da dazu. Und deswegen ist auch der Leib so wichtig. Es fängt im Kleinen an, jetzt zum Beispiel in der Ehe, ja, da wo wir uns schon ergänzen. Aber in der Gemeinde ist es ja noch viel stärker. Die einen gehen evangelisieren, die einen holen sie ab. Dann sind sie hier, dann hören sie die Predigt. Die anderen begrüßen sie ganz nett. Ja, die anderen gucken wieder, dass es sauber ist. Weil wenn hier keiner mehr putzen würde und hier die Müllhaufen wären, wird keiner mehr hier reinkommen bei dem Ganzen. Also es ist ein Zusammenspiel von ganz vielen Zahnrädern, was das Ganze dann wieder perfekt macht. Wir sind nicht als Einzelne perfekt, aber Jesus sagt, als Gemeinde hat er den Wunsch, dass wir immer perfekter werden. Ja, keine Gemeinde ist perfekt, aber wenn Zahnrad in Zahnrad reingeht, werden wir immer besser und besser und besser und besser und besser. Genau. Und deswegen ist es so wichtig, dass das, was in uns ist, nicht gedeckelt wird. Ich habe auch immer wieder, habe ich so den Eindruck, ja, wenn jemand so spricht, ja, ich bin ja gar nicht so wichtig. Der Pastor, ja, unser Pastor, der geht da durch die Welt und macht alles und tut alles, ja, aber ich mache da nur so kleine Dinge, ich bin ja gar nicht so wichtig. Das stimmt nicht. Der Pastor hat andere Leidenschaft ins Herz reingekommen, eine andere Gabe ins Herz reinbekommen wie du. Das heißt aber nicht, dass der ein oder andere wichtiger ist wie der andere. Weil wenn der Pastor alleine da stehen würde, dann hätten wir nicht Zahnrad in Zahnrad, dann würde ganz, ganz, ganz viel fehlen. Und das seid ihr alle, das sind wir alle. Wenn jetzt nur hier jemand putzt, aber kein Pastor da wäre, würde auch was fehlen. Ja, dann wäre das jetzt auch ganz schön, dass es hier sauber ist, aber dann fehlt alles andere, sage ich auch schwierig. Ja. Wenn du rausgehst am Sonntag und kein Kaffeedienst da wäre, würde auch was fehlen. Ja, ganz, ganz wichtig, Kaffee. Auch da würde wieder was fehlen. Aber ich möchte euch wirklich sagen oder euch auch wirklich ermutigen, ihr seid wichtig. Auch wenn ihr euch vielleicht gerade nicht so fühlt, auch wenn ihr nicht auf der Bühne steht, wenn ihr nur im Hintergrund agiert, ihr seid wichtig. Wenn derjenige jetzt, der gerade Livestream hier macht mit dem Ganzen und das Ganze hier jetzt im Hintergrund ist, dann würden es viele Leute nicht mitbekommen, diese Botschaft. Auch das ist letztendlich wiederum wichtig. Deswegen, ich möchte euch heute ermutigen, wenn wir jetzt dann auch in eine Übung reingehen, und das werden wir jetzt dann gleich machen, für unsere persönliche Berufung, und egal, was da letztendlich rauskommt, du bist wichtig. Die Gemeinde braucht dich. Ja, es ist wie wenn du ein Haus baust, wenn du ein paar Steine weglässt, dann hast du da ein Loch drin. Bläst der Wind durch. Ist irgendwie doof. Ja? Wird im Winter ganz doof, wenn auf einmal hier der Wind durchs Haus bläst. Deswegen nochmal, ihr seid alle wichtig. Gott möchte wirklich heute Abend, dass die Berufung rauskommt. Wir beten da auch nochmal zurück. Vielleicht weißt du schon deine Berufung, aber vielleicht bist du auch noch nicht hundertprozentig drin. Ab und zu ist es ja, oder was weiß ich, nicht ab und zu, aber auf dem Weg, sage ich jetzt mal, wo du mit Gott gehst, kommt ja auch immer wieder Neues hinzu, letztendlich, was Gott für dich auch in Zukunft vorhat. Auch du kannst nicht sagen, ja, jetzt habe ich einmal gepredigt, jetzt war ich in meiner Berufung, die restliche Zeit meines Lebens mache ich jetzt was anderes. Auch das wäre falsch. Gott lässt dich ja irgendwo starten und lässt dich auch weiter wachsen mit dem Ganzen. Und auch das ist wichtig, wenn wir jetzt dann reingehen und auf die Berufung hören, wenn du sagst, hey, ich lebe eigentlich schon so, was ich jetzt weiß von meiner Berufung, aber da gibt's mehr, da gibt's Tieferes. Ich glaube einfach, Gott möchte uns heute entweder zeigen, wo du dran bist, oder auch für die Zukunft zeigen, was vielleicht noch auf dich wartet. Was der Auftrag letztendlich ist, wo er dich gebrauchen möchte, für was er dich haben möchte. Also seid auch da offen da dafür und sagt nicht, ja, ich weiß ja alles, deswegen kann ich jetzt abschalten, ich kann jetzt mal auf dem Livestream rausgucken, ich gucke dann wieder in der zweiten Stunde rein. Nein, ich glaube wirklich, Gott möchte da tiefer rein und möchte heute Abend zu uns sprechen und möchte uns auch weiter da reinführen und uns auch Sachen, was Zukünftiges ist, auch zeigen, dass wir uns darauf vorbereiten auch können. Und wenn du heute vielleicht jetzt im Kinderdienst oder wo auch immer bist, ja, dann heißt es ja nicht, dass du jetzt 50 Jahre im Kinderdienst verbringen musst oder nicht wachsen darfst in irgendeiner Form, sondern auch da kann es weitergehen in irgendwelchen Sachen. Und je nachdem, wie gesagt, was er halt einfach für dich vorhat. Ja, wenn du sagst, Evangelisation ist eigentlich schon ganz cool, aber ich traue mich nicht. Wenn er es dir heute zeigt, Evangelisation, ja, dann trau dich einfach mal das nächste Mal, wenn es das Evangelisationsteam trifft oder wenn Schatzsuche ist, dann trau dich einfach mal. Geh einfach mal da dazu. Mach den ersten Schritt. Auch das ist wirklich wichtig. Wenn du weißt, diese Richtung soll es gehen, dann geh den ersten Schritt. Alles andere kommt dann nach und nach. Und du wirst merken, ja, es kostet vielleicht ein bisschen Überwindung, weil es auf dem Wasser gehen ist, aber du wirst merken, wie Gott dich immer tiefer und weiter reinführt. Wenn du heute noch in gar keinem Dienst bist, dann hör mal drauf, weil ich glaube nicht, dass du einfach so da bist. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, das passt nicht zu Gottes Plan. Gott hat für jeden irgendwas und er möchte, dass wir gemeinsam alle unsere Gaben reinbringen. Nur dann wird's toll. Nur dann wird's cool in der Gemeinde, ja, weil wie gesagt, in unserer Ehe ist es auch cool, ich kriege immer wieder neue Überraschungen, es wird nie langweilig und ab und zu muss ich mich auch über mich selber hinauswachsen, ja, und aufs Wasser gehen in verschiedenen Situationen und so ist es letztendlich in der Gemeinde auch. Wir dürfen immer weiter und weiter wachsen. Genau, jetzt bin ich ein bisschen hier. Moment. Dann, zweiter Punkt. Beziehungsweise, machen wir es erstmal. Ja, machen wir erstmal, können wir mal die erste Folie reinmachen? Das machen wir dann nachher. Genau, hier ist mal ein Beispiel, was ich so meine. Es gibt die Leidenschaft, habe ich schon gesagt, ja, wo du Leidenschaft hast, dann die Gabe und die Lebenserfahrung. Ich habe das jetzt einfach mal ein Beispiel, ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal ein Beispiel raussuche, dann nehme ich mein eigenes, das kann ich am besten. Leidenschaft, was macht mir Freude? Ja? Mir macht Freude, ins Gottes Wort abzutauchen, mich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, da tiefer reinzugehen, letztendlich Offenbarung zu bekommen. Mir macht Spaß, ja, wenn ich Menschen wachsen sehe. Also mir macht es unheimlich Spaß, hier in der Schule zu sein, dass ihr mir zuhört und ich mit dem Ding rauszugehen, ja, hey, die haben heute wieder was mitbekommen, wo sie einfach einen Anstoß bekommen haben, eine Ermutigung, wo sie wieder wachsen können. Dann, das ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, eine innere Befriedigung, wo ich sage, das macht mir Spaß, das macht mir Freude. Mir macht Freude, wenn ich Gottes Wort mehr verstehen darf. Ja, mir macht Freude, wenn Menschen frei werden. Ja, wenn Menschen kommen, die haben irgendwas und das Wort Gottes trifft sie und sie werden frei und ihre Seele wird frei und sie können sich einfach wieder freuen. Ja, da freue ich mich, glaube ich, ab und zu mehr wie die. Ich weiß es nicht. Ja, aber da habe ich Freude dran. Und ich habe aber auch Freude dran, wenn ich Menschen sehe, die einfach ja im Glauben wachsen dürfen. Also das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Ja. Dann habe ich mal geguckt, was habe ich denn für Gaben? Könnt ihr mich gerne korrigieren? Ja. Aber ich glaube, ich habe eine Gabe da dafür, Lehre rüberzubringen und Leute zu ermutigen. Wenn es nicht stimmt, dann sagt es einfach nichts. Genau, eine Gabe, was ich einfach auch glaube, ist Zusammenhänge zu erkennen, auch im Wort Gottes, das dann auch rübergeben, also Deutsch ist nicht so meine Stärke, aber kommt noch, aber das dann rüberzubringen, das wollte ich sagen, ja. Und dann letztendlich auch Sachen einfach strukturiert weiterzugeben. Genau, Lebenserfahrung. Lebenserfahrung ist einfach das, er kennt das alles. Ich glaube wirklich, dass durch meine Krankheit, durch das, dass ich das alles erleben durfte, nenne ich es jetzt wirklich mal so, ich wirklich dazu gekommen bin, wie komme ich tiefer ans Herz Gottes? Wie lerne ich Gott mehr kennen? Wie gehe ich ins Wort rein? Ja, also ich meine, ich hatte keine einzige Chance mehr. Mir hat nur noch das Wort Gottes. Das war mein letzter Strohhalm, den ich nehmen konnte. Und das hat mich einfach so gepusht, dass ich sagen kann, ich darf hier vorne stehen und darf es euch wieder weitergeben. Ich kann euch da damit ermutigen, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist, dass es funktioniert in jeder Situation, wo du dich auch befindest. Es ist die Wahrheit, ja. Also das hat einfach nochmal zu dem Ganzen beigetragen. Und deswegen, ich habe das jetzt mal anhand von meinem Beispiel gemacht und das machen wir jetzt dann gleich anhand von eurem Beispiel. Da erkläre ich nochmal eins, bevor wir da dazu kommen, noch ein Punkt. Du kannst die Folien nochmal wegmachen, bitte. Sonst hört mir keiner mehr zu. Was auch nochmal ganz wichtig ist, Gott führt uns durch seine Stimme. Gott spricht, er schreit meistens nicht, sondern er spricht zu uns. Er führt uns, aber er drängt uns nicht. Also mit Drängen meine ich, er setzt sich nicht über unseren Willen hinweg, dass wir aus irgendwie jetzt wie ein Roboter gesteuert irgendwas machen. Und er lädt uns meistens ein. Also du spürst schon ein Drängen vom Heiligen Geist, aber es ist jetzt nicht so, dass es wie im Okkulten, dass dann der Körper irgendwas von alleine tut oder geht oder handelt, sondern er drängt uns vielleicht innerlich, aber es ist immer noch unsere Entscheidung, seine Stimme zu hören, es danach auch zu tun. Er zwingt uns zu nichts letztendlich. In Johannes 10, Vers 27 weiß jeder, dass drin steht, meine Schafe hören meine Stimme. Du bist, haben wir glaube ich schon am Sonntag gehört, du bist ein Schaf von ihm. Und wir hören alle seine Stimme. Und deswegen ist es auch ganz, ganz, ganz wichtig, Gott spricht zu uns in verschiedensten Situationen. Und manchmal durch prophetische Eindrücke. Gott bestätigt was. Also es muss nicht immer irgendwie was sagen. Prophetische Eindrücke. Ich glaube bei Irina, du hast mal gesagt, wenn du mit dem Auto fährst und du siehst vor dir irgendwie einen Lastwagen oder so, dann und du liest da irgendwas, kann auch schon ein Sprechen Gottes sein. Also es ist, wenn du einfach für dich weißt, das ist jetzt Gott, ja, dann spricht er zu dir. Also es muss nicht immer laut sein. Und natürlich auch mit der Führung des Heiligen Geistes, das hat man schon, er führt dich, er zeigt dir Sachen und letztendlich auch durch Frieden oder Unruhe. Also wenn du ständig Unruhe, also negative Unruhe hast, dann ist es meistens nicht Gott. Dann ist es von irgendwas anderem. Also wenn du keinen inneren Frieden hast und du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dann bet lieber nochmal drüber oder frag den Heiligen Geist. Also wenn es wirklich von Gott ist, wenn Gott dir heute sagt, wenn wir das jetzt gleich machen, du sollst nach Sibirien gehen und du hast so eine Unruhe in dir, die so ein bisschen negativ ist, ja, dann überlegst dir nochmal und geh nochmal ins Gebet, ob du wirklich richtig gehört hast. Wenn du ein prophetisches Wort hörst oder auch eine Stimme hörst, die dir sagt, du sollst das und das tun und du hast eine Unruhe, ja, dann schwierig. Ich war früher in der Gemeinde, ich erzähle das noch kurz. Ich hätte das Gemeinde weglassen sollen. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch erzählen soll. Ich war früher und kannte jemanden, der dann zu mir gesagt hat, das ist von Gott, ja, und du musst es jetzt tun. War mehr oder weniger Prophetie. Ich hatte in mir ein ganz ungutes Gefühl. Ich war damals aber auch noch nicht so weit und habe blöderweise drauf gehört, obwohl eigentlich in mir alles aufgezäumt ist und ich mit dem eigentlich gar nicht so richtig Frieden hatte, sage ich jetzt mal. Und nachhinein habe ich auch das Gefühl gehabt, dass der Heilige Geist innerlich Nein gerufen hat. Aber wie gesagt, ich war zu diesem Zeitpunkt einfach noch gar nicht so weit. Das Blöde war, ich habe mich überreden lassen. Und es ging am Schluss gar nicht so gut aus, finanziell bei dem Ganzen. Und deswegen, mein Rat an dem Ganzen ist wirklich, wenn ihr innerlich Unruhe spürt und vor allem, wenn es um mehr geht als 5 Euro, wenn es um euer Leben geht, euren Lebensweg geht, um eine Entscheidung geht, geht ins Gebet, bis ihr innerlich wirklich den Frieden habt. Fragt wirklich mehrmals den Heiligen Geist. Und wenn ihr innerlich Unruhe habt, tut mir den Gefallen und sagt Nein. Ja, also den Tipp möchte ich einfach heute noch weitergeben. Egal, wer es auch ist, egal, wer es wirklich zu euch sagt, ob es ein Prophet oder ob es Gott ist, ob ihr was lest oder was auch immer, geht ins Gebet. Wenn ihr Frieden habt, wenn ihr euch freut, wenn ihr sagt, wow, ja, das ist cool, dann wartet noch mal 2 Tage, ob es dann immer noch so ist. Und wenn es so bleibt, dann tut's. Weil dann ist es zu 99,9% von Gott. Wenn ihr irgendeinen Zweifel habt, wenn irgendein Angstgedanke kommt, tut's erstmal nicht. Wartet ab, geht weiter ins Gebet und guckt, was der Heilige Geist euch zeigt. Genau. Weil in Kolosser 3, Vers 15 heißt es, und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Friede. Wenn du innere Unruhe hast, hast du keinen Frieden. Deswegen, wie gesagt, geht da rein. Und zum Schluss noch der allerwichtigste Punkt, und dann kommen wir zur Übung. Deine Berufung wird niemals gegen das Wort Gottes gehen. Also wenn es von Gott kommt. Also wenn dir irgendjemand sagt, du sollst aufhören, weil Gott dir gesagt hat, du sollst aufhören, das Evangelium weiter zu erzählen oder von Jesus zu erzählen, hundertprozentig nein, das stimmt nicht. Da kannst du hören, was du möchtest, das wird Gott niemals sagen. Gott wird auch, ja, also alles, was gegen das Wort Gottes geht letztendlich, du kannst alles am Wort Gottes prüfen. Wenn es gegen das Wort Gottes geht, dann nicht von Gott. Wenn es mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dann ist schon mal ein guter Indiz, du bist in der richtigen Richtung. Okay, dann können wir jetzt nochmal die Folie einblenden, die zweite. Jetzt sagt ihr, die schaut aus wie die erste. Nein, nicht ganz, der linke Teil ist anders. Genau, wir können auch schon mal Soaking-Musik reinmachen. Und ich möchte euch jetzt einfach mal, die Blätter können wir austeilen, genau schon mal, weil wir brauchen jetzt was zu schreiben auch. Ich möchte euch jetzt das Ganze so ein bisschen erklären. Also, vielleicht nochmal ganz kurz, Leidenschaft. Leidenschaft ist das, was dich erfüllt, was dir Spaß macht, wo dein Herz brennt. Eine Gabe ist das, was kann Gott durch dich wirken? Ja, Beispiele, Lehre, Ermutigung, also ja, was hast du in dir, was einfach gut klappt? Ja, vielleicht auch Menschen ansprechen, vielleicht einfach auch Menschen allein durch deine Freude einfach Menschen zu begeistern, das ist auch eine Gabe. Und dann das dritte Thema, Lebenserfahrung. Durch welche Kämpfe bist du gegangen? Ja, wo hat Gott dich vielleicht geheilt? Was hast du durchlebt? Was hast du Besonderes mit Gott auch erlebt zum Beispiel? Auch das, ja. Es kann ja auch sein, dass du was ganz Besonderes mit Gott erlebt hast. Es muss ja nicht unbedingt was Negatives sein, sondern es können ja auch positive Sachen sein. Du hast Heilung erfahren von Gott und deswegen, ja. Oder du hast so eine tiefe Begegnung mit seiner Liebe. Auch das ist letztendlich was Positives, was du ja auch weitergeben kannst, was da auch wieder mit reinspielt. Und zum Schluss dann letztendlich kommen wir drauf, was ist meine persönliche Berufung? Und wir sehen die drei Kreise und letztendlich ist es das, wo sich die drei Sachen treffen. Ja, da kannst du sicher sein, das ist zumindest ein großer Teil meiner Berufung. Vielleicht nicht die komplette, aber da kannst du dir sicher sein, da ist auf jeden Fall deine Berufung drin. Ich habe unten mal ein Beispiel gemacht, ja. Deine Leidenschaft zu Hause ist, du musst immer alles in Ordnung halten, ja. Bei dir zu Hause ist es immer picobello sauber und Ordnung. Deine Gabe, du bist praktisch veranlagt, ja. Also Theorie, Praxis, Theorie ist gar nichts so für dich, du musst praktisch irgendwas tun. Und deine Lebenserfahrung ist zum Beispiel, du hast Gott erlebt, ja, du hast zu Hause geputzt und auf einmal hattest du eine richtige Begegnung mit Gott. Dann sage ich dir, Putzdienst ist der richtige. Ja, du hast Spaß dann an Ordnung, ja, du bist praktisch und du erlebst Gott. Wenn du putzt, also was gibt's Besseres für dich, als in der Herrlichkeitsgemeinde zu putzen? Ihr könnt mir gerne widersprechen. Genau. Und da wollen wir jetzt tiefer reingehen. Ich möchte, dass wir uns erstmal Zeit nehmen. Also bitte hört jetzt mal nochmal kurz auf zu schreiben. Ja, ich möchte, dass wir jetzt kurz ins Gebet gehen, dass wir alle in Sprachen beten. Ich möchte dann auch nochmal für euch beten, dass der Heilige Geist uns das einfach zeigt. Und dann würde ich euch wirklich bitten, in die Ruhe reinzukommen und einfach mal die Fragen auch stellen. Herr, wo ist meine Leidenschaft? Heiliger Geist, zeig mir meine Leidenschaft. Macht's nicht aus euch heraus, sondern bittet wirklich den Heiligen Geist. Ich meine, es gibt viele weltliche Sachen, wo sind meine Stärken und so weiter. Das ist alles schön und gut, aber wir sind hier bei Glory Life. Wir sind hier auf den Herrlichkeitswegen und wir haben eins gelernt. Ohne den Heiligen Geist geht's nicht. Und deswegen bitte tut mir den Gefallen, fragt den Heiligen Geist und dann schreibt auf. Nicht schreiben und danach mal nochmal fragen, sondern wirklich den Heiligen Geist fragen, für die einzelnen Sachen. Und wenn du die drei einzelnen Sachen hast, dann frag ihn auch nochmal, was ist meine persönliche Berufung jetzt, dass er dir das zeigt. Genau. Soweit alles klar? Fragen? Wie lange haben wir Zeit? Ich hätte jetzt gesagt, dass wir jetzt beten, dann versucht wirklich mal auch 5 Minuten in die Ruhe reinzukommen, in den Heiligen Geist so zu fragen und dann nochmal 5 Minuten, also insgesamt 10 Minuten. Okay, lasst uns... Frage? Genau, du gehst jetzt alle 3 Punkte durch und fragst nacheinander den Heiligen Geist. Heiliger Geist, was ist meine Leidenschaft? Heiliger Geist, was ist meine Gaben? Was sind meine Gaben? Heiliger Geist, zeig mir auch Lebenserfahrungen, was ich schon gemacht habe. Und da werden dann Punkte rauskommen. Und wenn du die Punkte hast, fragst du dann zum Schluss nochmal, okay, du hast mir das jetzt alles gezeigt, Heiliger Geist, was ist meine persönliche Berufung dadurch? Ich kann jetzt nicht für jeden Einzelnen dann die Blätter durchgehen und Sachen, aber ihr könnt auch gerne, wenn ihr ganz unsicher seid danach, könnt ihr auch gerne dann im Anschluss in der Pause zu mir vorkommen, wenn ihr es nicht wisst, was jetzt aus den 3 Punkten, was ich da machen soll. Ja, dann können wir gerne nach vorne kommen. Die Antwort heißt Putzdienst oder Kinderdienst? Lobpreis. Wie bitte? Nein, es ist eure persönliche Berufung letztendlich. Ohne jeden Einfluss. Ich kenne da ganz krasse Dinger da immer, weil ich habe früher, ich weiß nicht, was ich da mal ausfüllen musste, 20 Seiten, was meine Ding ist, kam nicht das raus. Deswegen macht's wirklich mit dem Heiligen Geist. Aber geht alles durch, genau, und fragt. Okay, du hast auch noch eine Frage? So schwer ist doch gar nicht. Wie außerhalb von dem? Also da, wo du keine Leidenschaft hast, wo du keine Gaben hast und keine Lebenserfahrung gemacht hast, das wird schwierig. Also, das sind nur Beispiele. Das sind nur Beispiele oder Fragen, um es dir zu erleichtern. Ja, also das hat... Nein. Okay, danke für die Frage. Ihr müsst euch nirgends reinpressen. Das sind nur Beispiele, wie gesagt. Lasst euch frei leiten von ich gehe nach Sibirien, über ich bohr irgendwo Löcher, bis hin ich gebe Millionen in das Reich Gottes. Oder putz die. Okay, damit wir es jetzt noch schaffen, 10 Minuten... und in der Stunde bleiben, würde ich euch jetzt bitten, lasst uns in Sprachen erstmal beten und ich bete dann nochmal direkt rein. O Herr, wir danken dir, Herr, dass du jeden von uns wirklich einzigartig gemacht hast, dass du für jeden von uns einen perfekten Plan hast, dass du schon vor überhaupt, dass wir auf der Welt waren, dass du schon geplant hast, in uns hineingelegt hast. Und Heiliger Geist, es gibt keinen Besseren, der es besser weiß, der es uns besser vermitteln kann als du, weil du kennst die Tiefen, die Gedanken Gottes. Du kennst alles, was in dem Herzen Gottes ist. Und so danken wir dir, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass du es jedem Einzelnen, der hier ist oder auch am Livestream ist oder der es nachhört. Ich danke dir jetzt, dass du wirklich die Fragen beantwortest für jeden Einzelnen, was die Leidenschaften sind, was die Gaben angeht, ja, welche Lebenserfahrung er vielleicht gemacht hat und letztendlich, was das bedeutet für seine Berufung. Danke, Herr, dass du zu jedem heute Abend jetzt sprichst. Ich danke dir, Herr, dass du da bist, dass wir dich fragen dürfen, Herr. Danke, Herr, in Jesu Namen. Amen. Okay, wir sollten langsam zum Ende kommen. Okay, aufgrund der Zeit würde ich jetzt hier mal einen Stopp machen. Ihr könnt auch gerne das noch zu Hause fertig machen, falls ihr noch nicht durch seid. Da ich das jetzt zum ersten Mal selber gemacht habe, wollte ich einfach mal kurzes Feedback, wie war es für euch? Hat es euch was gebracht? Kam was raus? Also bei wem kam was raus? Okay. Bei wem hat es gar nichts gebracht? Auch ehrlich? Also ich bin da kein Böse. Okay? Ja. Wenn es gleich herausgekommen ist, ist es auch gut. Ja. Okay, super. Ja. Genau, also wie gesagt, wenn ihr noch nicht fertig geworden seid, könnt ihr das auch gerne noch zu Hause machen. Ich glaube wirklich, dass es immer tiefer auch geht und immer mehr noch geht. Auch da dürfen wir uns ausstrecken. Und wenn du jetzt was Neues auch heute erfahren hast, wo du sagst, wow, das ist ja ganz cool, was da rausgekommen ist, möchte ich dich ermutigen, ja, mach den ersten Schritt jetzt auch im Glauben dahingehend. Also wenn du sagst, hey, wow, das wusste ich noch gar nicht oder da bin ich noch gar nicht aktiv in meiner Berufung, dann geh wirklich auch die ersten Schritte jetzt im Glauben. Da möchte ich dich wirklich auch ermutigen, dass du immer weiter auch reinkommst in diesen Weg, was Gott für dich geplant hat. Genau. Ja, dann mache ich noch kurz ein Abschlussgebet und dann, wie lange machen wir Pause? Bis 5 nach? 7 nach. Und dafür brauche ich noch eine Minute. Herr, ich danke dir, dass du wirklich uns das gezeigt hast, Herr. Ich danke dir jetzt auch wirklich, dass wir weiter da gehen bei, ja, was du uns auch immer gezeigt hast, Herr. Wir wollen da tiefer reingehen, weiter reingehen. Ich danke dir, Herr, dass du auch den Mut gibst, jetzt die ersten Schritte da auch reinzugehen, vielleicht auch auf dem Wasser da zu gehen. Ich danke dir, Herr, ja, dass wir einfach ein neues Feuer, eine neue Ermutigung heute Abend jetzt auch noch wirklich ein neues Brennen auch bekommen, da vorwärts zu gehen, was du in unser Herz reingelegt hast. Weil die Punkte, wo unsere Leidenschaft ist, wo unsere Gaben ist, das macht uns glücklich. Ja, das macht uns glücklich und Gott möchte, dass wir glücklich sind. Halleluja. Amen. Also, Pause bis 7 nach.